Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Robert Musil. Teil 1. Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Russland führt. Endlos gerade liefen vier parallele Eisenstränge nach beiden Seiten zwischen dem gelben Kies des breiten Fahrdammes. Neben jedem wie ein schmutziger Schatten der dunkle, von dem Abdampfer in den Boden gebrannte Strich. Hinter dem niederen, ölgestrichenen Stationsgebäude führte eine breite, ausgefahrene Straße zur Bahnhofsrampe herauf. Ihre Ränder verloren sich in dem ringsum zertretenen Boden und waren nur an zwei Reihen Akazienbäumen kenntlich, die traurig mit verdursteten, von Staub und Ruß erdrosselten Blättern zu beiden Seiten standen. Machten es diese traurigen Farben? Machte es das bleiche, kraftlose, durch den Dunst ermüdete Licht der Nachmittagssonne? Gegenstände und Menschen hatten etwas Gleichgültiges, Lebloses, Mechanisches an sich. Als seien sie aus der Szene eines Puppentheaters genommen. Auf dem breiten, festgestampften Streifen zwischen Schienenstrang und Gebäude promenierte eine heitere Gesellschaft junger Leute, links und rechts eines älteren Ehepaares schreitend, das den Mittelpunkt der etwas lauten Unterhaltung bildete. Aber auch die Fröhlichkeit dieser Gruppe war keine rechte. Der Lärm des lustigen Lachens schien schon auf wenige Schritte zu verstummen, gleichsam an einem zähen, unsichtbaren Widerstande zu Boden zu sinken. Frau Hofrat Törleß, dies war die Dame von vielleicht 40 Jahren, verbarg hinter ihrem dichten Schleier traurige, vom Weinen ein wenig gerötete Augen. Es galt, Abschied zu nehmen. Und es fiel ihr schwer, ihr einziges Kind nun wieder auf so lange Zeit unter fremden Leuten lassen zu müssen. Denn die kleine Stadt lag weit ab von der Residenz im Osten des Reiches, in spärlich besiedeltem, trockenem Ackerland. Der Grund, dessen wegen Frau Törleß es dulden musste, ihren Jungen in so ferner, unwirtlicher Fremde zu wissen, war, dass sich in dieser Stadt ein berühmtes Konvikt befand, welches man schon seit dem vorigen Jahrhunderte, wo es auf dem Boden einer frommen Stiftung errichtet worden war, da draußen beließ. Wohl um die aufwachsende Jugend vor den verderblichen Einflüssen einer Großstadt zu bewahren. Denn hier erhielten die Söhne der besten Familien des Landes ihre Ausbildung, um nach Verlassen des Institutes die Hochschule zu beziehen oder in den Militär- oder Staatsdienst einzutreten. Und in allen diesen Fällen, sowie für den Verkehr in den Kreisen der guten Gesellschaft, galt es als besondere Empfehlung, im Konvikte zu W aufgewachsen zu sein. Vor 4 Jahren hatte dies das Elternpaar Törleß bewogen, den ehrgeizigen Drängen seines Knaben nachzugeben und seine Aufnahme in das Institut zu erwirken. Er war einstweilen älter geworden und die beginnende Geschlechtsreife fing an, sich dunkel und allmählich in ihm emporzuheben. In diesem Abschnitt seiner Entwicklung schloss er einige neue, dementsprechende Freundschaften. So mit Beineberg und Reiting, eben jenen jungen Leuten, in deren Gesellschaft er heute seine Eltern zur Bahn begleitete. Merkwürdigerweise waren dies gerade die übelsten seines Jahrganges. Zwar talentiert und selbstverständlich auch von guter Herkunft, aber bisweilen bis zur Rohheit wild und ungebärdig. Besuchten ihn jetzt seine Eltern, so war er, solange sie allein waren, still und scheu. Den zärtlichen Berührungen seiner Mutter entzog er sich jedes Mal unter einem anderen Vorwande. In Wahrheit hätte er ihnen gern nachgegeben. Aber er schämte sich, als seien die Augen seiner Kameraden auf ihn gerichtet. Seine Eltern nahmen es als die Ungelenkigkeit der Entwicklungsjahre hin. Nachmittags kam dann die ganze laute Schar. Man spielte Karten, aß, trank. erzählte Anekdoten über die Lehrer und rauchte die Zigaretten, die der Hofrat aus der Residenz mitgebracht hatte. Diese Heiterkeit erfreute und beruhigte das Ehepaar. Dass für Törleß mitunter auch andere Stunden kamen, wussten sie nicht. Zwei Besuchstage waren es auch diesmal gewesen, und nun sollte der Eilzug das Ehepaar wieder in die Residenz zurückführen. Ein leises Rollen in den Schienen kündigte sein Nahen an, und die Signale der Glocke am Dache des Stationsgebäudes klangen der Hofrätin unerbittlich ins Ohr. »Also nicht wahr, lieber Beineberg«, wandte sich Hofrat Törleß an den jungen Baron, einen langen, knochigen Burschen mit mächtig abstehenden Ohren, aber ausdrucksvollen, gescheiten Augen. »Also nicht wahr, lieber Beineberg, Sie geben mir auf meinen Buben Acht. Überhaupt möchte ich Sie alle, meine Herren, gebeten haben, falls meinem Sohne irgendetwas sein sollte, mich gleich davon zu verständigen.« Beineberg und Reiting schlugen die Hacken zusammen, wobei sie die zierlichen Degen straff an die Seite zogen. »Aber Papa, was soll mir denn passieren?« »Man kann nie wissen, was vorkommt. Und der Gedanke, sofort von allem verständigt zu werden, bereitet mir eine große Beruhigung. Schließlich könntest du doch auch am Schreiben behindert sein.« Dann fuhr der Zug ein. Hofrat Törleß umarmte seinen Sohn. Frau von Törleß drückte den Schleier fester ans Gesicht, um ihre Tränen zu verbergen. Die Freunde bedankten sich der Reihe nach. Dann schloss der Schaffner die Wagentür. Noch einmal sah das Ehepaar die hohe, kahle Rückfront des Institutsgebäudes, die mächtige, langgestreckte Mauer, welche den Park umschloss. Dann kamen rechts und links nur mehr graubraune Felder und vereinzelte Obstbäume. Die jungen Leute hatten unterdessen den Bahnhof verlassen und gingen in zwei Reihen hintereinander auf den beiden Rändern der Straße der Stadt zu. So wenigstens dem dicksten und zähesten Staube ausweichend, ohne viel miteinander zu reden. Es war 5 Uhr vorbei und über die Felder kam es ernst und kalt wie ein Vorbote des Abends. Törleß wurde sehr traurig. Vielleicht war daran die Abreise seiner Eltern schuld. Vielleicht war es jedoch nur die abweisende, stumpfe Melancholie, die jetzt auf der ganzen Natur ringsumher lastete und schon auf wenige Schritte die Formen der Gegenstände mit schweren, glanzlosen Farben verwischte. Dieselbe furchtbare Gleichgültigkeit, die schon den ganzen Nachmittag über allerorts gelegen war, kroch nun über die Ebene heran und hinter ihr her wie eine schleimige Fährte der Nebel, der über den Sturzäckern und bleigrauen Rübenfeldern klebte. Törleß dachte an seine Eltern, an Bekannte, an das Leben. »Um diese Stunde kleidet man sich für eine Gesellschaft an oder beschließt, ins Theater zu fahren. Und nachher geht man ins Restaurant, hört eine Kapelle, besucht das Kaffeehaus. Man macht eine interessante Bekanntschaft, ein galantes Abenteuer hält bis zum Morgen in Erwartung. Das Leben rollt wie ein wunderbares Rad, immer Neues, Unerwartetes aus sich heraus.« Und bei jedem Schritte, der in der Enge des Institutes näher trug, schnürte sich etwas immer fester in ihm zusammen. Jetzt schon klang ihm das Glockenzeichen in den Ohren. Nichts fürchtete er nämlich so sehr wie dieses Glockenzeichen, das unwiderruflich das Ende des Tages bestimmte. »Ich erlebe ja nichts. Und mein Leben dämmert in steter Gleichgültigkeit dahin. Nun kann ich gar nichts mehr erleben. Während 12 Stunden kann ich nichts mehr erleben.« »Für 12 Stunden bist du tot.« Das war der Sinn dieses Glockenzeichens. Als die Gesellschaft junger Leute zwischen die ersten niedrigen, hüttenartigen Häuser kam, wich dieses dumpfe Brüten von Törleß. »Vor den Türen der meisten stehen die Weiber. In Kitteln und groben Hemden, mit breiten, beschmutzten Füßen und nackten, braunen Armen. Fast nackte Kinder wälzen sich in dem Kot der Höfe. Da und dort gibt der Rock eines arbeitenden Weibes die Kniekehlen frei oder drückt sich eine schwere Brust straff in die Falten der Leinwand.« und als ob dies sogar unter einer ganz anderen, tierischen, drückenden Atmosphäre sich abspielte, floss aus dem Flur der Häuser eine träge, schwere Luft, die Turles begierig einatmete. Er wartete auf irgendetwas. Worauf? Auf etwas Überraschendes, noch nie Gesehenes. Auf einen ungeheuerlichen Anblick. Auf ein Erlebnis, das in irgendeiner noch ganz unklaren Weise mit den schmutzigen Kitteln der Weiber, mit ihren rauen Händen, mit der Niedrigkeit ihrer Stuben, mit einer Beschmutzung an dem Kot der Höfe zusammenhängen müsse. Nein. Nein. Er fühlte jetzt nur mehr das feurige Netz vor den Augen. Die Worte sagen es nicht. So arg, wie es die Worte machen, ist es gar nicht. Es ist etwas ganz Stummes. Ein Würgen in der Kehle, ein kaum merkbarer Gedanke. Und nur dann, wenn man es durchaus mit Worten sagen wollte, käme es so heraus. Aber dann ist es auch nur mehr entfernt ähnlich, wie in einer riesigen Vergrößerung, wo man nicht nur alles deutlicher sieht, sondern auch Dinge, die gar nicht da sind. Dennoch ist es zum Schämen. Hat das Bubi Heimweh? Fragte ihn plötzlich spöttisch der lange und um 2 Jahre ältere von Reiting, welchem Turles Schweigsamkeit und die verdunkelten Augen aufgefallen waren. Hat das Bubi Heimweh? Er gab keine Antwort, aber sie waren mittlerweile auf den Kirchplatz des Städtchens gelangt, der die Form eines Quadrates hatte und mit Katzenköpfen gepflastert war, und trennten sich nun voneinander. Turles und Beineberg wollten noch nicht ins Institut zurück. Turles und Beineberg waren in der Konditorei eingekehrt. Dort saßen sie an einem kleinen Tische mit runder Platte, neben einem Fenster, das auf den Garten hinausging. Unter einer Gaskrone, deren Lichter hinter den milchigen Glaskugeln leise summten. Sie hatten es sich bequem gemacht, ließen sich die Gläschen mit wechselnden Schnäpsen füllen, rauchten Zigaretten, aßen dazwischen etwas Bäckerei und genossen das Behagen, die einzigen Gäste zu sein. Turles sah, nur so ganz unbestimmt, durch das Fenster in den leeren Garten hinaus, der allgemach verdunkelte. Beineberg erzählt. Von Indien. Wie gewöhnlich. Denn sein Vater, der General war, war dort als junger Offizier in englischen Diensten gestanden und hatte, wie sonstige Europäer auch, etwas von dem geheimnisvollen, bizarren Dämmern des esoterischen Buddhismus gefühlt und sich bewahrt. Auf seinen Sohn hatte er das, was er von daher wusste und später noch hinzulas, schon von dessen Kindheit an übertragen. Beineberg hat sich müde gesprochen. Turles hatte sich jetzt halb vom Fenster abgewandt und beobachtete Beineberg, der sich eine Zigarette drehte. Und er fühlte wieder jenen merkwürdigen Widerwillen gegen diesen, der zu Zeiten in ihm aufstieg. Diese schmalen, dunklen Hände, die geschickt den Tabak in das Papier rollten, sind doch eigentlich schön. Magere Finger, ovale, schön gewölbte Nägel. Es liegt eine gewisse Vornehmheit in ihnen, auch in den dunkelbraunen Augen. Auch in der gestreckten Magerkeit des ganzen Körpers lag eine solche. Freilich. Die Ohren stehen mächtig ab. Das Gesicht ist klein und unregelmäßig. Und der Gesamteindruck des Kopfes erinnert an den einer Fledermaus. Dennoch waren es nicht die hässlichen, sondern gerade die vorzüglicheren derselben, die Turles so eigentümlich beunruhigten. Die Magerkeit des Körpers. Beineberg pflegt die stahlschlanken Beine homerischer Wettläufer als sein Vorbild zu preisen. Sie wirkte auf ihn durchaus nicht in dieser Weise. Turles hatte sich darüber bisher noch nicht Rechenschaft gegeben und nun fiel ihm im Augenblicke kein befriedigender Vergleich ein. Ich würde ihn gern scharf ins Auge fassen. Aber dann würde er es merken und Ich müsste irgendein Gespräch beginnen. Aber gerade so, da er ihn nur halb ansah und halb in der Fantasie das Bild ergänzte, fiel ihm der Unterschied auf. Wenn ich mir die Kleider von dem Körper wegdenke, so ist es mir ganz unmöglich, die Vorstellung einer ruhigen Schlankheit festzuhalten. Vielmehr treten augenblicklich unruhige, sich windende Bewegungen vor das Auge. Ein Verdrehen der Gliedmaßen und Verkrümmen der Wirbelsäule. Wie man es in allen Darstellungen des Martyriums oder in den grotesken Schaubietungen der Jahrmarktsartisten finden kann. Und gerade an seinen Händen, die doch eigentlich das Schönste an Beineberg waren, konzentrierte sich der größte Widerwille. Sie haben etwas Unzüchtiges an sich. Das ist wohl der richtige Vergleich. In den Händen scheint es sich nur gewissermaßen anzusammeln. Und schien von ihnen wie das Vorgefühl einer Berührung auszustrahlen, dass Turles einen ekligen Schauer über die Haut jagte. Die Situation zwischen den beiden spitzte sich immer mehr zu. Beleidigungen, für die er keine Worte wusste, drängten sich Turles auf. Seine Finger begannen unruhig auf der Tischplatte zu trommeln. Endlich sah er, um diesen sonderbaren Zustand loszuwerden, wieder zum Fenster hinaus. Beineberg blickte jetzt von der Zeitung auf, dann las er irgendeine Stelle vor, legte das Blatt weg und gähnte. Wie lange haben wir noch Zeit? 2,5 Stunden. Was gibt es heute zum Abendessen? Ich weiß nicht. Was für Gegenstände haben wir morgen? Mathematik, Religion. Religion? Das wird wieder etwas werden. Ich glaube, wenn ich so recht im Zug bin, könnte ich gerade so gut beweisen, dass 2 mal 2 5 ist, wie dass es nur einen Gott geben kann. Du bist darin überhaupt komisch. Mir scheint fast, dass es dir selbst Vergnügen bereitet. Wenigstens glänzt der Eifer nur so aus den Augen. Warum nicht? Ist es nicht hübsch? Es gibt immer einen Punkt dabei, wo man dann nicht mehr weiß, ob man lügt oder ob das, was man erfunden hat, wahrer ist als man selber. Wieso? Nun, ich meine es ja nicht wörtlich. Man weiß ja gewiss immer, dass man schwindelt, aber trotzdem erscheint einem selbst die Sache mitunter so glaubwürdig, dass man gewissermaßen von seinen eigenen Gedanken gefangen genommen stillsteht. Ja, aber was bereitet dir denn darin Vergnügen? Eben dies. Es geht einem so ein Ruck durch den Kopf, ein Schwindel, ein Erschrecken. Ach, hör auf, das sind Spielereien. Turles sah noch immer in den Garten. Ich glaube, das Rascheln der welken Blätter zu hören, die der Wind zusammenträgt. Dann kam jener Augenblick intensivster Stille, der stets dem völligen Dunkelwerden kurz vorangeht. Die Formen, welche sich immer tiefer in die Dämmerung gebettet haben, und die Farben, welche zerfließen, scheinen für Sekunden still zu stehen, den Atem anzuhalten. Warum siehst du fortwährend zum Fenster hinaus? Aus dem verlassenen Garten tanzt hier und da ein Blatt an das erleuchtete Fenster und reißt auf seinem Rücken einen hellen Streifen in das Dunkel hinein. Dieses scheint auszuweichen, sich zurückzuziehen, um im nächsten Augenblicke wieder vorzurücken und unbeweglich wie eine Mauer vor den Fenstern zu stehen. Es ist eine Welt für sich, dieses Dunkel. Wie ein Schwarm schwarzer Feinde ist es über die Erde gekommen und hat die Menschen erschlagen oder vertrieben oder was immer getan, das jede Spur von ihnen auslöschte. Turles Vorliebe für gewisse Stimmungen war die erste Andeutung einer seelischen Entwicklung, die sich später als ein Talent des Staunens äußerte. Er war dann gezwungen, Ereignisse, Menschen, Dinge, ja sich selbst, häufig so zu empfinden, dass er dabei das Gefühl sowohl einer unauflöslichen Unverständlichkeit als einer unerklärlichen, nie völlig zu rechtfertigenden Verwandtschaft hatte. Sie scheinen zum Greifen verständlich zu sein und sich doch nie restlos in Worte und Gedanken auflösen zu lassen. Warum siehst du zum Fenster hinaus? Was findest du daran? Ach, lass uns zahlen, Beineberg. Und ohne miteinander zu sprechen, schlugen sie einen bestimmten Weg ein. Es musste in den letzten Minuten ein leichter Regen gefallen sein. Die Luft ist feucht und schwer. Um die Laternen zittert ein bunter Nebel. Und die Bürgersteige glänzen stellenweise auf. Nach einer Weile entfernten sie sich von der inneren Stadt und schritten durch breite Dorfstraßen dem Flusse zu. Der wälzt sich schwarz und träge, mit tiefen, glucksenden Lauten unter der hölzernen Brücke. Nach wenigen Schritten standen sie am Rande einer Blöße, in deren Mitte ein quadratisches, zwei Stock hohes Gebäude massig aufgebaut war. Es war das alte Badhaus, seinerzeit von den Bürgern des Städtchens und den Bauern der Umgegend als Heilstätte benutzt, stand es jetzt schon seit Jahren fast leer. Nur in seinem Erdgeschosse bot es einem verrufenen Wirtshause Unterkunft. Mit raschen, vorsichtigen Sätzen waren sie, an dem Lichtschein der Wirtschaft, der keilförmig durch die Fenster des Erdgeschosses fiel, vorbei, in dem dunklen Hausflur. Eine hölzerne Treppe führte in engen Windungen in das erste Stockwerk hinauf. Als die beiden Freunde eintraten, lag sie, wie gewöhnlich rauchend und lesend, auf ihrem Bette. Bojena war als Bauernmädchen in die Großstadt gekommen, wo sie in Dienst trat und später Kammerzofe wurde. Es ging ihr anfangs ganz gut, wohl nur aus Laune, vielleicht auch aus Unzufriedenheit und dumpfer Sehnsucht nach Leidenschaft gab sie dieses bequeme Leben auf. Sie wurde Kellnerin, erkrankte, fand in einem eleganten öffentlichen Hause Unterkommen und wurde allgemach in dem Maße, wie das Lotterleben sie verbrauchte, wieder und immer weiter in die Provinz hinausgespült. Hier endlich half sie untertags in der Wirtschaft und las des Abends billige Romane, rauchte Zigaretten und empfing hier und da den Besuch eines Mannes. Eine Genugtuung bereiteten ihr aber die jungen Herren aus dem Institute. Gott, was für süße Buben kommen denn da? Sie musterte sie ein wenig verächtlich. Hey, du Baron, was wird denn die Mama dazu sagen? Huh? Aber halt's, brummte Beineberg und setzte sich zu ihr aufs Bett. Thales setzte sich abseits. Sie tut, als ob sie mich nicht kennte. Die Besuche bei diesem Weib waren in der letzten Zeit zu seiner einzigen und geheimen Freude geworden. Bojena bekümmerte sich noch immer nicht um Thales. Sie scheint es aus Bosheit nicht zu tun, bloß um mich zu ärgern. Plötzlich unterbrach sie ihr Gespräch mit Beineberg. Gib mir Geld, ich werde Tee und Schnaps holen. Thales gab ihr eines der Silberstücke, die er am Nachmittag von seiner Mutter erhalten hatte. Sie holte vom Fensterbrett einen zerbeulten Schnellsieder und zündete den Spiritus an. Dann stieg sie langsam und schlürfend die Treppe hinunter. Warum bist du denn so fad, Thales? Sie wird denken, du traust dich nicht. Ich bin nicht aufgelegt. Unterhalte nur du dich mit ihr. Es will sie übrigens fortwährend mit deiner Mutter. Seit sie weiß, wie ich heiße, behauptet sie, einmal bei meiner Tante im Dienst gewesen zu sein und meine Mutter gekannt zu haben. Zum Teil scheint es wohl wahr zu sein, zum Teil lügt sie aber sicher, rein zum Vergnügen. Obwohl ich nicht verstehe, was ihr daran Spaß macht. Thales wurde rot. Da kam aber Bojena mit dem Schnaps zurück und setzte sich wieder neben Beineberg aufs Bett. Ja, Baron, deine Mama war ein schönes Mädchen. Du siehst ja eigentlich gar nicht ähnlich mit deinen abstehenden Ohren. Ja, mehr als einer wird sie sich wohl in den Kopf gesetzt haben. Recht hat sie gehabt. Nach einer Pause schien ihr etwas besonders Lustiges eingefallen zu sein. Dein Onkel, der Dragoneroffizier, weißt du? Karl hat er, glaube ich, geheißen. Der hat mir damals den Hof gemacht. Aber sonntags, wenn die Damen in der Kirche waren, ist er mir nachgestiegen. Fesch war er. Das weiß ich heute noch. Nur hat er sich so gar nicht geniert. Ich meine, er hat auch deiner Mutter gefallen. Wenn sie das nun gewusst hätte. Turles fühlte sich ihren gemeinen Anspielungen fast wehrlos preisgegeben. Beinebergs Mutter wurde zu seiner eigenen. Er erinnerte sich der hellen Räume der elterlichen Wohnung. Die gepflegten, reinen, unnahbaren Gesichter bei den Diners. Die vornehmen, kühlen Hände, die sich selbst beim Essen nichts vergeben. Und ich bin hier, in einem kleinen, übelriechenden Zimmer und antworte mit einem Zittern auf die demütigenden Worte einer Dirne. Die Erinnerung an die vollendete Manier dieser nie formvergessenen Gesellschaft wirkte stärker auf ihn als alle moralische Überlegung. Mit jeder Einzelheit, deren er sich erinnerte, wuchs nämlich neben der Scham auch eine Kette hässlicher Gedanken in ihm groß. Was ist es, dass es ermöglicht, dass diese Bojena ihre niedrige Existenz an die meiner Mutter heranrücken kann? Warum ist es nicht, wie durch einen Abgrund zum Ausdruck gebracht, dass hier gar keine Gemeinsamkeit besteht? Dieses Weib war für ihn ein Knäuel aller geschlechtlichen Begehrlichkeiten. Und seine Mutter ein Geschöpf, das bisher in wolkenloser Entfernung, klar und ohne Tiefen, wie ein Gestirn jenseits alles Begehrens durch sein Leben wandelte. Er erinnerte sich an ein eigentümliches Lachen seiner Mutter und sich wie scherzhaft fester an den Arm ihres Mannes drücken, das er an einem Abende beobachtet hatte. Es scheint jeden Zweifel auszuschließen. Auch aus der Welt jener Unantastbaren und Ruhigen muss eine Pforte herüberführen. Bojena erzählte unterdessen weiter. Sie sprach von einem, der auch fast jeden Sonntag kam. Wie heißt er nur? Er ist aus deinem Jahrgang, Baron. Reiting? Nein. Er ist ungefähr so groß wie der da drüben. Nur hat er einen etwas zu großen Kopf. Ah, Basini? Ja, ja. Er ist sehr komisch. Und nobel. Er trinkt nur Wein. Aber dumm ist er. Es kostet ihm eine Menge Geld und er tut nichts als mir erzählen. Er renommiert mit den Liebschaften, die er zu Hause haben will. Ich sehe ja doch, dass er zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Frauenzimmer ist. Du bist ja auch noch ein Bub. Aber du bist frech. Er dagegen ist ungeschickt und hat Angst davor. Beineberg grinste. Ja, ja, lach nur. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er sich nicht vor seiner Mutter schämen würde. Mutter? Mutter? Sagt er drauf. Was ist das? Das existiert jetzt nicht. Das habe ich zu Hause gelassen, bevor ich zu dir ging. Ja, mach nur deine langen Ohren auf. So seid ihr. Nette Söhnchen, ihr feinen jungen Herren. Eure Mütter könnten mir beinahe leid tun. Bei diesen Worten bekam Turles wieder die frühere Vorstellung von sich selbst, wie er alles hinter sich ließ und das Bild seiner Eltern verriet. Und nun musste er sehen, dass er damit nicht einmal etwas fürchterlich Einsames, sondern nur etwas ganz Gewöhnliches tat. Er schämte sich. Aber auch die anderen Gedanken waren wieder da. Sie tun es auch. Und gerade in diesem Augenblicke stand Bojena auf. Warum spricht denn der Kleine nichts? Hat er Kummer? Er hat Heimweh. Beineberg flüsterte etwas und lächelte boshaft. Was? Heimweh? Ist wohl die Mama weggefahren. Und der garstige Bub läuft gleich zu so einer. Bojena vergrub zärtlich ihre Hand mit gespreizten Fingern in sein Haar. Geh, sei nicht dumm. Da. Gib mir einen Kuss. Die feinen Menschen sind auch nicht von Zuckerwerk. Und sie bog ihm den Kopf zurück. Thales wollte etwas sagen, sich zu einem derben Scherze aufraffen. Jetzt hängt alles davon ab, ein gleichgültiges, beziehungsloses Wort zu sagen. Aber er brachte keinen Laut heraus. Er starrte mit einem versteinten Lächeln in das wüste Gesicht über dem Seinen. In diese unbestimmten Augen. Dann begann die Außenwelt klein zu werden, sich immer weiter zurückzuziehen. Thales war eben mit Beineberg zurückgekommen und sie standen mit Reitern. Du, ich hab ihn. Wen? Den Dieb. Es war knapp vor der Zeit des Nachtmahls und das diensthabende Aufsichtsorgan war schon weggegangen. Zwischen den grünen Tischen hatten sich plaudernde Gruppen gebildet und ein warmes Leben summte und surrte durch den Saal. Es war das gewöhnliche Schulzimmer mit weiß getünchten Wänden, einem großen schwarzen Kruzifix und den Bildnissen des Herrscherpaares zu Seiten der Tafel. So erzähl doch. Später, es weiß noch niemand davon. Ein Diener? Nein. So deute doch wenigstens an, wer. B. B? Das kann nur Basini sein. Das ist doch nicht möglich. Seine Mutter ist eine vermögende Dame. Sein Vormund, Exzellenz. Ich schlage vor, lieber vorerst hinaufzugehen. Thales liebte die Dachkammer nicht. Sie bot ein Lager für 3 bis 4 Personen, das sich durch einen Vorhang verdunkeln und von dem vorderen Teile der Kammer abtrennen ließ. An der Wand hing neben der Türe ein geladener Revolver. Außer den dreien gab es kaum einen Menschen im ganzen Institute, der von dem Bestehen dieses Raumes wusste. Die Verstecktheit, dieser Revolver, der eine äußerste Illusion von Trotz und Heimlichkeit geben sollte, kamen ihm lächerlich vor. Es ist, als wolle man sich einreden, ein Räuberleben zu führen. Beineberg und Reiting aber nahmen diese Dinge furchtbar ernst. Und das wusste Thales. Als er in die Kammer getreten war, hatte sich diese innere Zwiespältigkeit, wie stets an diesem Orte, wieder seiner bemächtigt. Reiting hatte unterdessen zu erzählen angefangen. Basini war ihm Geld schuldig gewesen, hatte ihn von einem Termin zum anderen vertröstet. Jedes Mal unter Ehrenwort. Aber schließlich brauchte ich mein Geld selbst. Da erklärte ich ihm, dass ich ihn anzeigen würde. Er bat um 2 Tage Zeit, weil er eine Sendung von seinem Vormunde erwarte. Ich fragte nun genau herum. Er fuhr, dass er bei einigen Schulden hatte. Aha, dachte ich mir, jetzt wird er es wohl noch einmal probieren. Und richtig, kam er ganz vertraulich zu mir und bat, weil die anderen so sehr drängten, um ein wenig Nachsicht. Ich blieb aber diesmal ganz kalt. Bettel die anderen, Basini. Dich kenne ich besser. Zu dir habe ich mehr Vertrauen. Mein letztes Wort. Du bringst mir morgen das Geld oder ich lege dir meine Bedingungen auf. Was für Bedingungen? Was für Bedingungen? Oho. Du musst mir in allem, was ich unternehme, Gefolgschaft leisten. Wenn's weiter nichts ist? Das tue ich gewiss. Ich halte von selbst gerne zu dir. Oh, nicht nur, wenn es dir Vergnügen macht. Du musst ausführen, was immer ich will. In blindem Gehorsam. Jetzt sah er mich so schief, halb grinsend und halb verlegen an und wurde rot. Ich wusste gewiss, dass der bereit sei, sich zu verkaufen. Ohne viel Aufhebens, wenn nur niemand darum wusste. Es war wirklich eine Überraschung. Und es gibt gar nichts Schöneres, als wenn einem ein Mensch plötzlich auf solche Weise offenbar wird. Seine bisher unbeachtete Art zu leben plötzlich vor einem liegt wie die Gänge eines Wurms, wenn das Holz entzwei springt. Am nächsten Tage brachte er mir richtig das Geld. Ja, mehr als das. Er lud mich ein, mit ihm im Casino etwas zu trinken. Er bestellte Wein, Torte, Zigaretten und bat mich, mir aufwarten zu dürfen. Aus Dankbarkeit. Dabei fiel mir ein, dass mir Beineberg am Morgen erzählt hatte, ihm sei Geld gestohlen worden. So neigte ich mich denn zu ihm hin und sagte in wirklich liebenswürdigster Weise, so als ob ich ihm ganz sanft ein schlankes, spitzes Stäbchen ins Gehirn hineintriebe. Schau doch, lieber Basini, du kannst ja vielleicht bald jemandem etwas vormachen. Aber gerade ich bin nicht der Richtige. Du weißt doch, das Geld, wovon du mir deine Schuld bezahltest, hast du heute Nacht aus Beinebergs Schublade genommen. Ich lehnte mich zurück, um den Eindruck zu beobachten. Er war kirschrot geworden. Die Worte, an denen er würgte, trieben ihm den Speichel auf die Lippen. Endlich vermochte er zu sprechen. Es war ein ganzer Guss von Beschuldigungen gegen mich. Dass ich nur Streit mit ihm suche, weil er der Schwächere sei. Dass ich es nur aus Ärger tue, weil er nach Zahlung seiner Schulden von mir erlöst sei. Dass er aber die Klasse anrufen werde, den Präfekten, den Direktor. Dass Gott seine Unschuld bezeugen möge und so weiter ins Unendliche. Mir wurde wirklich schon bange, dass ich ihm Unrecht getan und ihn unnötig verletzt habe. So hübsch stand ihm die Röte im Gesicht. Wie ein gequältes, wehrloses, kleines Tierchen sah er aus. Aber es litt mich doch nicht, so ohne weiteres beizugeben. So hielt ich denn ein spöttisches Lächeln fest, eigentlich fast nur aus Verlegenheit, mit dem ich alle seine Reden anhörte. Hie und da nickte ich dazu und sagte ruhig, »Aber ich weiß es doch.« Nach einer Weile wurde auch er ruhig. Ich lächelte weiter. Wieder nach einer Weile, während deren er mich von Zeit zu Zeit heimlich angesehen hatte, wurde er plötzlich bleich. Eine merkwürdige Veränderung ging mit Basinis Gesichte vor, sagte Reiting. Die förmlich unschuldige Anmut, die es vorher verschönt habe, schwände, wie es schien, mit der Farbe. Es hätte nun grünlich ausgesehen, käsig, verquollen. Er, Reiting, habe so etwas vorher nur ein einziges Mal gesehen, als er auf der Straße hinzukam, wie man einen Mörder arretierte. Der sei auch unter den anderen Leuten umhergegangen, ohne dass man ihm das Geringste hätte anmerken können. Als ihm aber der Schutzmann die Hand auf die Schulter gelegt habe, sei er plötzlich ein anderer Mensch geworden. Sein Gesicht hätte sich verwandelt. Und seine Augen hätten erschrocken und nach einem Ausweg suchend aus einer wahren Galgenphysiognomie gestarrt. Ich wusste nun alles und wartete nur noch. Und es kam auch so. Ohne dass ich etwas gesagt hätte, fing Basini zu weinen an und bat mich um Gnade. Ich solle doch nicht sagen, er habe gestohlen. Er habe sich ja nur heimlich ausgeliehen. Er wolle mir gehorsam sein, alles tun, was überhaupt ich wünsche. Nur soll ich niemandem davon erzählen. Thales musste sich Basini bei Boena vorstellen und er sah in der Kammer umher. Da war nun etwas zum ersten Male wie ein Stein in die unbestimmte Einsamkeit seiner Träumereien gefallen. Es war da, da ließ sich nichts machen. Es ist Wirklichkeit. Gestern war Basini noch genau so, wie er selbst gewesen. Eine Falltüre hatte sich geöffnet und Basini war gestürzt. Genau so, wie es Reiting schildert. Eine plötzliche Veränderung und der Mensch hat gewechselt. Wie ist das möglich? Was geschieht in solchem Augenblicke? Und? Was sollen wir nun eurer Meinung nach mit ihm anfangen? Thales begann sofort zu sprechen. Im selben Augenblick fühlte er, dass seine Worte gar nicht seine wirkliche Meinung seien. Er sagte, »Basini ist ein Dieb.« Und der bestimmte, harte Klang dieses Wortes tat ihm so wohl, dass er zweimal wiederholte, »Ein Dieb.« »Und einen solchen bestraft man. Überall in der ganzen Welt. Er muss angezeigt, aus dem Institute entfernt werden. Mag er sich draußen bessern, zu uns passt er nicht mehr.« Der Menschen, der gestohlen hat, der sich dir dann zur Magd, zum Sklaven angeboten hat. Tagtäglich weiter zusammen sitzen, zusammen essen, zusammen schlafen. Nun seh einer, ob du nicht übertreibst. Du musst nur die Idee fallen lassen, dass zwischen uns und Basini irgendeine andere Zusammengehörigkeit bestehe, als die, dass uns seine Gemeinheit Vergnügen bereitet. Höre, Reiting, warum nimmst du dich Basini so warm an? Nehme ich mich seiner an? Mich ärgert nur, dass du übertreibst. So eine Art Idealismus, meine ich. Heilige Begeisterung für das Institut oder für die Gerechtigkeit. Du hast keine Ahnung, wie fad und musterhaft das klingt. Thales wandte sich an Beineberg. Aber dieser grinste nur. Er sog zwischen dem Sprechen an einem langen Tschibuk, saß mit orientalisch gekreuzten Beinen und sah mit seinen abstehenden Ohren in der zweifelhaften Beleuchtung wie ein groteskes Götzenbild aus. Meinetwegen könnt ihr machen, was ihr wollt. In Indien würde man ihm einen gespitzten Bambus durch den Darm treiben. Das wäre wenigstens ein Vergnügen. Er ist dumm und feig. Solche Leute sind nichts. Und was aus ihrer Seele noch werden mag, wissen wir nicht. Allah schenke eurem Urteil seine Gnade. Thales erwiderte nichts. Er vermochte keinen Widerstand mehr entgegenzusetzen. Er fühlte, dass er gar kein Verlangen mehr habe, das Ungewisse, Kommende aufzuhalten. Also wurde ein Vorschlag von Reiting angenommen. Es wurde beschlossen, Basini vorderhand unter Aufsicht, gewissermaßen unter Kuratel zu stellen und ihm so Gelegenheit zu bieten, dass er sich wieder herausarbeiten könne. Seine Einnahmen und Ausgaben sollen von nun an strenge geprüft werden. Und seine Beziehungen zu den übrigen von unserer Erlaubnis abhängen. Basini war etwas größer als Thales, jedoch sehr schwächlich gebaut, hatte weiche, träge Bewegungen und weibische Gesichtszüge. Sein Verstand war gering, im Fechten und Turnen war er einer der Letzten, doch war ihm eine angenehme Art koketter Liebenswürdigkeit eigen. Während der nächsten Tage schien die Angelegenheit beinahe vergessen zu sein. Reiting war außer im Unterrichte und beim Speisen kaum zu sehen. Beineberg war schweigsamer denn je. Und Thales schob es immer wieder hinaus, über die Geschichte nachzudenken. Dadurch wich das Befremden und wurde Tag um Tag unwirklicher, wie Spuren eines Traumes, die sich in der realen, festen, sonnenbeschienenen Welt nicht behaupten können. Um sich dieses Zustandes noch mehr zu versichern, teilte er alles in einem Briefe seinen Eltern mit. Nur das, was ich selbst dabei empfunden habe, verschweige ich. Seine Eltern hatten sich rechtschaffene Mühe gegeben und wie vernünftige Leute alle Umstände erwogen. Wir billigen also den Entschluss, Basini Gelegenheit zur Besserung zu geben und meinen, dass man nicht gleich wegen eines kleinen Fehltrittes ein Menschenschicksal aus seiner Bahn stoßen dürfe. Umso mehr, als man es hier noch nicht mit fertigen Menschen zu tun habe, sondern erst mit Weichen. Umso mehr, als man es hier noch nicht mit fertigen Menschen zu tun habe, sondern erst mit Weichen in der Entwicklung begriffenen Charakteren. Man müsse Basini gegenüber wohl für jeden Fall Ernst und Strenge herauskehren, stets aber auch ihm mit Wohlwollen entgegentreten und ihn zu bessern suchen. Thales musste ja einsehen, dass seine Eltern in vieler Beziehung recht hatten. Ihrem Briefe schien jedoch etwas viel Wichtigeres zu fehlen. Das Staunen und die Betroffenheit fehlen. Sie sprechen, als ob es eine gewohnte Sache wäre, die man mit Takt, aber ohne viel Aufhebens erledigen müsse. Ein Makel, der so wenig schön, aber so unausweichlich ist wie die tägliche Notdurft. Thales zerriss den Brief in kleine Stückchen. Von einer persönlicheren, beunruhigten Auffassung so wenig eine Spur wie bei Beineberg und Reiting. Und verbrannte ihn. Es geschah zum ersten Mal in seinem Leben, dass er sich eine solche Pietätlosigkeit zu Schulden kommen ließ. In ihm war eine entgegengesetzte Wirkung ausgelöst worden. Mit einem Male war ihm wieder das Problematische, Fragwürdige von Basinis Vergehen eingefallen. Am merkwürdigsten war es, wenn er mehr mit Träumen als mit Überlegungen dem nachging. Dann erschien ihm Basini verständlich, alltäglich, mit klaren Konturen, so wie ihn seine Eltern und seine Freunde sehen mochten. Und im nächsten Augenblicke verschwand er und kam wieder. Immer wieder. Als eine kleine, ganz kleine Figur, die zeitweilig vor einem tiefen, sehr tiefen Hintergrunde aufleuchtet. Da wurde Törleß einmal während der Nacht, es war sehr spät und alle schliefen schon, wachgerüttelt. An seinem Bette saß Beineberg. Steh auf, aber mach keinen Lärm, damit uns niemand bemerkt. Wir wollen hinaufgehen, ich muss dir etwas erzählen. Törleß kleidete sich flüchtig an, nahm seinen Mantel um und schlüpfte in die Hausschuhe. Oben bereitete Beineberg Tee. Reiting betrügt uns. Du weißt doch, dass mir Basini mein Geld zurückgegeben hat. Und wovon glaubst du? Aus eigenem? Nein. Du glaubst also, dass Reiting ebenso wie Basini... Wo denkst du hin? Reiting hat einfach von seinem eigenen Gelde das Nötige gegeben, damit Basini seine Schuld bei mir ablösen könne. Dafür sehe ich aber doch keinen rechten Grund. Das konnte ich auch durch lange Zeit nicht. Jedenfalls wird aber auch dir aufgefallen sein, dass sich Reiting von allem Anfang an so kräftig für Basini einsetzte. Jedenfalls weiß ich, wie es heute steht. Nun? Du kennst doch die Geschichte, die vor 4 Jahren im Institut stattgefunden hat. Nun, die Gewisse? Ich weiß bloß, dass es damals wegen irgendwelcher Schweinereien einen großen Skandal gegeben hat. Und dass eine ganze Anzahl deswegen strafweise entlassen werden musste. Ja, das meine ich. Sie haben einen hübschen Burschen unter sich gehabt, in den viele von ihnen verliebt waren. Und dasselbe tut Reiting mit Basini. Törleß verstand, worum es sich zwischen den beiden handelte. Und er fühlte in seiner Kehle ein Würgen, als ob Sand darinnen wäre. Das hätte ich nicht von Reiting gedacht. Ist er verliebt? So ein Narr ist er nicht. Es unterhält ihn. Höchstens reizt es ihn sinnlich. Und Basini? Der? Ist dir nicht aufgefallen, wie frech er in der letzten Zeit geworden ist? Reiting wird ihm versprochen haben, ihn zu schützen, wenn er ihm in allem zu willen ist. Aber sie sollen sich geirrt haben. Und ich werde es Basini noch austreiben. Wie bist du darauf gekommen? Ich bin ihnen einmal nach oben nachgegangen. Es war eine lange Pause eingetreten, in der man nur das Aufglimmen des Tabaks vernahm. Törleß vermochte nichts zu denken. Er musste weiter fragen. Seine Stimme vibrierte. Und? Hast du gesehen... Ja. Und wie war Basini? Aber Beineberg schwieg und wieder hörte man nur das unruhige Knistern der Zigaretten. Erst lange nachher begann Beineberg wieder zu sprechen. Was zunächst Basini anlangt, meine ich, dass es um ihn in keinem Fall schade wäre. Sei es, dass wir ihn jetzt anzeigen oder schlagen oder ihn selbst rein des Vergnügens halber zu Tode martern würden. Mit Reiting jedoch steht die Sache ganz anders. Auch er hat sich durch das, was er getan hat, in meine Hand gegeben. Aber sein Schicksal ist mir gewiss nicht so gleichgültig wie das Basinis. Du weißt, Seine Mutter hat kein großes Vermögen. Wenn er aus dem Institute ausgeschlossen wird, ist es daher für ihn mit allen Plänen zu Ende. Von hier aus kann er es zu etwas bringen. Sonst aber dürfte sich wohl wenig Gelegenheit dazu finden. Und Reiting hat mich nie mögen. Verstehst du? Er hat mich gehasst. Hat mir früher zu Schaden getrachtet, wo er nur konnte. Ich glaube, er würde sich noch heute freuen, wenn er mich loswerden könnte. Siehst du jetzt, was ich aus dem Besitz dieses Geheimnisses alles machen kann? Turles erschrak. Du darfst es nicht gegen ihn ausnützen. Ja. Um ihn wäre es wirklich schade. Mir ist er von jetzt an ohne dies ungefährlich. Und er ist doch zu viel wert, um ihn über eine solche Dummheit stolpern zu lassen. Damit war dieser Teil der Angelegenheit erledigt. Aber Beineberg sprach weiter. Meinst du noch immer, dass wir Bassini anzeigen sollen? Turles gab keine Antwort. Er wollte Beineberg sprechen hören. Seine Worte klingen wie das Hallen von Schritten. Auf hohlem, untergrabenem Erdreich. Und er wollte diesen Zustand auskosten. Ich denke, wir behalten ihn vorderhand für uns und strafen ihn selbst. Denn bestraft muss er werden. Allein schon wegen seiner Anmaßung. Die vom Institute würden ihn höchstens entlassen und seinem Onkel einen langen Brief dazu schreiben. Was für einen Wert soll er für uns haben? Für dich vielleicht keinen, denn du wirst einmal Hofrat werden oder Gedichte machen. Für mich hat Bassini einen Wert. Einen sehr großen sogar. Denn sieh, ich will mir Bassini erhalten, um an ihm zu lernen. Ich habe etwas anderes im Sinn. Ich will ihn, nun sagen wir einmal, quälen. Turles hütete sich, ein Wort zu sagen. Reiting wird nicht von der Sache lassen. Er will herrschen. Und würde dir es gerade so machen wie Bassini, wenn die Gelegenheit zufällig dich träfe. Für mich handelt es sich jedoch noch um mehr. Was um eine Verpflichtung gegen mich selbst? Wie soll ich dir nur diesen Unterschied zwischen uns klar machen? Du weißt, wie sehr Reiting Napoleon verehrt. Halte nun dagegen, dass der Mensch, welcher mir vor allem gefällt, mehr irgendeinem Philosophen und indischen Heiligen ähnelt. Aber gerade darum handelt es sich. Ich habe von schauerlichen Bußopfern erleuchteter Mönche gelesen. Und die Mittel der indischen Heiligen sind ja auch dir nicht ganz unbekannt. Alle grausamen Dinge, die dabei geschehen, haben nur den Zweck, die elenden, nach außen gerichteten Begierden abzutöten, welche, ob sie nun Eitelkeit oder Hunger, Freude oder Mitleid seien, nur von dem Feuer abziehen, das jeder in sich zu erwecken vermag. Reiting kennt nur das Außen. Ich folge dem zweiten Faden. Die Außenwelt ist wohl hartnäckig und ihre sogenannten Gesetze lassen sich bis zu einem gewissen Grade nicht beeinflussen. Aber es hat doch Menschen gegeben, denen das gelang. Menschen, die Steine und Luft und Wasser durch eine bloße Regung ihres Willens bewegen konnten und vor deren Gebete keine Kraft der Erde fest genug war. Aber auch das sind erst die äußerlichen Triumphe des Geistes. Denn wem es ganz gelingt, seine Seele zu schauen, für den löst sich sein körperliches Leben, das nur ein zufälliges ist. Es steht in den Büchern, dass solche direkt in ein höheres Reich der Seelen eingingen. Du kannst also sehen, worum es sich mir handelt. Gerade dass es mir schwerfällt, Bassini zu quälen. Ich meine, ihn zu demütigen, herabzudrücken, von mir zu entfernen. Ist gut. Es erfordert ein Opfer. Es wird reinigend wirken. Ich bin mir schuldig, täglich an ihm zu lernen, dass das bloße Menschsein gar nichts bedeutet. Eine bloße, äffende, äußerliche Ähnlichkeit. Turles verstand nicht alles. Er hatte nur wieder die Vorstellung, dass sich eine unsichtbare Schlinge plötzlich zu einem greifbaren, tödlichen Knoten zusammengezogen habe. Auch der? Er kann doch nicht dasselbe suchen wie ich, und doch findet gerade er die richtige Bezeichnung dafür. Das Gespräch fand keine Fortsetzung. Sie löschten das Licht aus und schlichen vorsichtig in ihren Schlafsaal zurück. Thank you. Die nächsten Tage brachten keine Entscheidung. Es gab in der Schule viel zu tun. Reiting wich vorsichtig jedem Alleinsein aus. Und auch Beineberg ging einer erneuten Aussprache aus dem Wege. Von seinen Gedanken beschäftigt, war Törleß allein im Parke spazieren gegangen. Es war um die Mittagszeit und die Spätherbstsonne legte blasse Erinnerungen über Wiesen und Wege. Da Törleß in seiner Unruhe keine Lust zu weiteren Spaziergänge hatte, umschritt er bloß das Gebäude und warf sich am Fuße der fast fensterlosen Seitenmauer in das fahle, raschelnde Gras. Über ihm spannte sich der Himmel, ganz in jenem verblichenen, leidenden Blau, das dem Herbst eigen ist. Und kleine, weiße, geballte Wölkchen hasteten darüber hin. Törleß lag lang ausgestreckt am Rücken und blinzelte unbestimmt träumend zwischen den sich entblätternden Kronen zweier vor ihm stehenden Bäume hindurch. Und plötzlich bemerkte er, und es war ihm, als geschehe dies zum ersten Male, wie hoch eigentlich der Himmel sei. Es ist wie ein Erschrecken. Gerade über mir leuchtet ein kleines, blaues, unsagbar tiefes Loch zwischen den Wolken. Als müsste man da mit einer langen, langen Leiter hineinsteigen können. Aber je weiter ich hineindringe, desto tiefer zieht sich der blaue, leuchtende Grund zurück. Und es ist doch, als müsste man ihn einmal erreichen und mit den Blicken ihn aufhalten können. Darüber dachte nun Törleß nach. Freilich gibt es kein Ende. Es geht immer weiter, fortwährend weiter ins Unendliche. Er hielt die Augen auf den Himmel gerichtet und sagte sich dies vor, als gelte es die Kraft einer Beschwörungsformel zu erproben, aber erfolglos. Die Worte sagten nichts. Oder vielmehr, sie sagen etwas ganz anderes. So als ob sie zwar von dem gleichen Gegenstande, aber von einer anderen, fremden, gleichgültigen Seite desselben redeten. Das Unendliche. Das Unendliche. Törleß kannte das Wort aus dem Mathematikunterrichte. Und nun durchzuckte es ihn wie mit einem Schlage, dass an diesem Worte etwas furchtbar Beunruhigendes hafte. Etwas über den Verstand gehendes. Wildes, Vernichtendes scheint durch die Arbeit irgendwelcher Erfinder hineingeschläfert worden zu sein und ist nun plötzlich aufgewacht und wieder furchtbar geworden. Als er bald darauf durch einen Windstoß, der durch das welke Gras raschelte, wieder geweckt wurde, spürte er seinen Körper kaum. Und von den Füßen herauf strömte eine angenehme Kühle, die seine Glieder in einem Zustand süßer Trägheit festhielt. In sein früheres Erschrecken hatte sich nun etwas Mildes und Müdes gemischt. Boisgenna. Beineberg und Reiting. Und Basini. Es kam wie eine Tollheit über Törleß. Dinge, Vorgänge und Menschen als etwas Doppelsinniges zu empfinden. Als etwas, das durch die Kraft irgendwelcher Erfinder an ein harmloses, erklärendes Wort gefesselt war und als etwas ganz Fremdes, das jeden Augenblick sich davon loszureißen droht. Er hatte die Augen wieder auf den Himmel gerichtet, als könnte er ihm vielleicht noch durch einen Zufall sein Geheimnis entreißen und an ihm erraten, was ihn allerorten verwirrte. Aber er wurde müde. Das Gefühl einer tiefen Einsamkeit schloss sich über ihm zusammen. Der Himmel schwieg. Am nächsten Tage stand Beineberg mit Reiting, als Törleß zu ihnen trat. Ich habe schon mit Reiting gesprochen und alles vereinbart. Du interessierst dich ja doch nicht recht für solche Sachen. Törleß fühlte etwas wie Zorn und Eifersucht über diese plötzliche Wendung in sich aufsteigen, wusste aber doch nicht, ob er der nächtlichen Unterredung vor Reiting erwähnen solle. Nun, ihr hättet mich wenigstens dazu rufen können, da ich nun einmal gerade so gut wie ihr an der Sache beteiligt bin. Hätten wir auch getan, lieber Törleß, aber du warst gerade nicht zu finden und wir rechneten auf deine Zustimmung. Für wie viel Uhr? Sagen wir 11? In der Kammer. Aus dem Bodenraume schlug eine warme, abgestandene Luft heraus, wie die kleiner Treibhäuser. Beineberg schloss die Türe wieder zu. Wo ist Basini? Er kommt von der anderen Seite. Reiting hat ihm den Schlüssel dazu gegeben. Beineberg blendete die Laterne ab und sie saßen, ohne ein Wort zu reden, regungslos in der Finsternis. Durch lange Minuten. Da knarrt am entgegengesetzten Ende im Dunkeln die Tür. Leise und zögernd. Ein leiser menschlicher Laut. Reiting? Reiting? Da zog Beineberg die Kappe von der Blendlaterne und sie warf einen breiten Strahl gegen den Ort, woher die Stimme kam. Und im nächsten Augenblicke tauchte in der breiten Basis des Lichtkegels das in der zweifelhaften Beleuchtung aschfahle Gesicht Basinis auf. Basini lächelt. Lieblich. Süßlich. Starr festgehalten. Wie das Lächeln eines Bildes hebt es sich aus dem Rahmen des Lichtes heraus. Törleß saß an seinen Balken gepresst und fühlte das Zittern seiner Augenmuskeln. Nun zählt Beineberg die Schandtaten Basinis auf, gleichmäßig, mit heiseren Worten. Dann die Frage, du schämst dich also gar nicht. Dann ein Blick Basinis auf Reiting, der zu sagen scheint, nun ist es wohl schon an der Zeit, dass du mir hilfst. Und in dem Augenblicke gab Reiting Basini einen Faustschlag ins Gesicht, sodass er rückwärts taumelte, über einen Balken stolperte, stürzte. Beineberg und Reiting sprangen ihm nach. Die Laterne ist umgekippt. Und ihr Licht floss verständnislos und träge zu Törleß Füßen über den Boden hin. Törleß unterschied aus den Geräuschen, dass sie Basini die Kleider vom Leibe zogen. Sie peitschen ihn mit etwas Dünnem, Geschmeidigem. Sie haben dies alles offenbar schon vorbereitet. Er hörte das Wimmern und die halblauten Klagerufe Basinis, der unausgesetzt um Schonung flehte. Schließlich vernahm er nur noch ein Stöhnen. Wie ein unterdrücktes Geheul. Und dazwischen halblaute Schimpfworte und die heißen leidenschaftlichen Atemstöße Beinebergs. Törleß hatte sich nicht vom Platze gerührt. Gleich anfangs hatte ihn wohl eine viehische Lust, mit hinzuspringen und zuzuschlagen gepackt, aber das Gefühl, dass er zu spät kommen und überflüssig sein würde, hielt ihn zurück. Scheinbar gleichgültig sah er vor sich hin zu Boden. Er spannte sein Gehör nicht an, um den Geräuschen zu folgen. Mit den Augen folgte er dem Lichte, das sich zu seinen Füßen in einer Lache ergoss. Staubflocken leuchten auf. Und ein kleines, hässliches Spinnengewebe. Weiterhin sickert der Schein in die Fugen zwischen den Balken und erstickt in einem staubigen, schmutzigen Dämmern. Törleß wäre auch eine Stunde lang so sitzen geblieben, ohne es zu fühlen. Dabei beobachtete er sich selbst, aber so, als ob er eigentlich ins Leere sähe und sich selbst nur wie in einem undeutlichen Schimmer von der Seite her erfasste. Nun rückte aus diesem Unklaren, langsam aber immer sichtlicher, ein Verlangen ins deutliche Bewusstsein. Es zog ihn von seinem Sitze hinunter. Auf die Knie. Auf den Boden. Es trieb ihn, seinen Leib gegen die Dielen zu pressen. Er fühlte, wie seine Augen groß werden würden. groß wie die eines Fisches. Nun war wirklich eine mächtige Aufregung in Turles. Der musste sich an seinem Balken festhalten, um sich gegen den Schwindel zu sichern, der ihn hinabzog. Aufgeschreckt horchte er nun auch wieder durch das Dunkel zu den Dreien hinüber. Es ist still geworden. Nur Basini klagt leise vor sich hin. Turles fühlte sich durch diese klagenden Laute angenehm berührt. Zu seinem Befremden erkannte Turles, dass er sich in einem Zustande geschlechtlicher Erregung befand. Reineberg und Reiting kamen zurückgetastet. Sie setzen sich schweigend. Reineberg blickt auf die Lampe. In diesem Augenblicke zog es Turles wieder hinunter. Es ging von den Augen aus. Das fühlte er nun. Es geht von den Augen aus wie eine hypnotische Starre zum Gehirn. Er sah auf Beineberg. Fühlt denn der nichts? Aber Beineberg bückte sich. Er will die Lampe aufheben. Turles hielt seinen Arm zurück. Ist das nicht wie ein Auge? Sagte er und wies auf den über den Boden fließenden Lichtschein. Ist das nicht wie ein Auge? Willst du vielleicht jetzt poetisch werden? Sagst du nicht selbst, dass es mit den Augen eine eigene Bewandtnis hat? Aus ihnen wirkt, denk doch nur an deine hypnotischen Lieblingsideen, mitunter eine Kraft, die in keinem Physikunterricht ihren Platz hat. Sicher ist auch, dass man einen Menschen oft weit besser aus seinen Augen errät als aus seinen Worten. Nun, und? Mir ist dieses Licht wie ein Auge zu einer fremden Welt. Mir ist, als sollte ich etwas erraten, aber ich kann nicht. Ich möchte es in mich hineintrinken. Nun, du fängst doch an, poetisch zu werden. Nein, es ist mir ernst. So sieh doch nur hin. Und du wirst es auch fühlen. Ein Bedürfnis, sich in dieser Lache zu wälzen, auf allen Vieren ganz nahe in die staubigen Winkel zu kriechen. Als ob man es so erraten könnte. Mein Lieber, das sind Spielereien, Empfindeleien. Lass jetzt gefälligst solche Sachen. Beineberg bückte sich vollends und stellte die Lampe wieder auf ihren Platz. Turles empfand aber Schadenfreude. Er fühlte, dass er diese Ereignisse mit einem Sinne mehr in sich aufnahm als seine Gefährten. Die Strahlen der Lampe schnitten wieder einen Kreis in das Dunkel, wie einen leeren Rahmen. Und mit einem Male war Basinis Antlitz wieder darinnen. Wie zum ersten Male. Mit demselben starr festgehaltenen süßlichen Lächeln. Als ob in der Zwischenzeit nichts geschehen wäre. Nur über Oberlippe, Mund und Kinn zeichnen langsame Blutstropfen einen roten, wie ein Wurm sich windenden Weg. Dort setze dich nieder, Basini. Reiting wies auf den mächtigen Balken. Basini gehorcht. Du hast wohl geglaubt, ich werde dir helfen. Nun, da hast du dich getäuscht. Was ich mit dir tat, war nur, um zu sehen, wie weit deine Niedrigkeit geht. Basini macht eine abwehrende Bewegung. Reiting drohte wieder auf ihn zu springen. Da sagte Basini, Aber ich bitte euch, um Gottes Willen, ich konnte nicht anders. Schweig! Deine Ausreden haben wir satt. Es trat ein kurzes Schweigen ein. Da sagte plötzlich Turles leise, fast freundlich. Sag doch, ich bin ein Dieb. Sag doch, ich bin ein Dieb. Beineberg lacht beifällig. Basini macht große, fast erschrockene Augen. Aber er schweigt. Da gab ihm Beineberg einen Stoß in die Rippen und schrie ihn an. Hörst du nicht? Du sollst sagen, dass du ein Dieb bist. Sofort wirst du es sagen. Abermals trat eine kurze, kaum wägbare Stille ein. Dann sagte Basini leise, in einem Atem und mit möglichst harmloser Betonung. Ich bin ein Dieb. Das war ein guter Einfall von dir, Kleiner. Und jetzt wird er sofort noch sagen, ich bin ein Tier. Ein diebisches Tier. Euer diebisches, schweinisches Tier. Und Basini sagt es, ohne auszusetzen und mit geschlossenen Augen. Thales hatte sich schon wieder ins Dunkel zurückgelehnt. Ihm ekelte vor der Szene. Und er schämte sich, dass er seinen Einfall den anderen preisgegeben hatte. Während des Mathematikunterrichtes war Thales plötzlich ein Einfall gekommen. Gleich nach Beendigung der Stunde setzte er sich zu Beineberg, als dem einzigen, mit dem er über etwas derartiges sprechen konnte. Du hast du das vorhin ganz verstanden? Die Geschichte mit den imaginären Zahlen. Ja, das ist doch gar nicht so schwer. Man muss nur festhalten, dass die Quadratwurzel aus negativ 1 die Rechnungseinheit ist. Das ist es aber gerade. Die gibt es doch gar nicht. Jede Zahl, ob sie nun positiv ist oder negativ, gibt zum Quadrat erhoben etwas Positives. Es kann daher gar keine wirkliche Zahl geben, welche die Quadratwurzel von etwas Negativem wäre. Ganz recht. Man nennt doch auch deswegen das Resultat nur ein imaginäres. Es ist so, wie wenn man sagen würde, hier saß sonst immer jemand, stellen wir ihm also auch heute einen Stuhl hin. Und selbst wenn er inzwischen gestorben wäre, so tun wir doch, als ob er käme. Wie kann man aber, wenn man bestimmt, ganz mathematisch bestimmt weiß, dass es unmöglich ist? Was ist es denn schließlich anderes mit den irrationalen Zahlen? Eine Division, die nie zu Ende kommt. Ein Bruch, dessen Wert nie und nie und nie herauskommt. Und was kannst du dir darunter denken, dass sich parallele Linien im Unendlichen schneiden sollen? Ich glaube, wenn man allzu gewissenhaft wäre, so gäbe es keine Mathematik. Ja, alles, was du sagst, weiß ich auch. Aber bleibt nicht trotzdem etwas ganz Sonderbares an der Sache haften? Wie soll ich das ausdrücken? Ist das nicht wie eine Brücke, von der nur Anfangs- und Endpfeiler vorhanden sind und die man dennoch so sicher überschreitet, als ob sie ganz dastünde? Für mich hat so eine Rechnung etwas Schwindliges, als ob es ein Stück des Weges weiß Gott wohin ginge. Das eigentlich Unheimliche ist mir aber die Kraft, die in solch einer Rechnung steckt und einen so festhält, dass man doch wieder richtig landet. Noch am selben Tage hatte Thales den Lehrer der Mathematik gebeten, ihn besuchen zu dürfen, um sich über einige Stellen des letzten Vortrages Aufklärung zu holen. Den nächsten Tag, während der Mittagspause, stieg er nun die Treppe zu der kleinen Professorswohnung hinan. Der Professor war ein junger Mann von höchstens 30 Jahren, blond, nervös, und ein ganz tüchtiger Mathematiker, welcher der Akademie schon einige wichtige Abhandlungen eingereicht hatte. Er setzte sich sofort an seinen Schreibtisch, kramte ein wenig in den umherliegenden Papieren, putzte seinen Klemmer mit dem Taschentuche, schlug ein Bein über das andere und sah Thales erwartend an. Dieser hatte nun auch ihn zu mustern begonnen. Er trägt ein paar grober weißer Wollsocken und darüber waren die Bänder der Unterhose von der Wichse der Zugstiefel schwarz gescheuert. Dagegen sieht das Taschentuch weiß und geziert hervor und die Krawatte ist zwar genäht, aber buntscheckig wie eine Palette. Thales fühlte sich unwillkürlich abgestoßen. Das Gewöhnliche verletzte ihn. Er übertrug es auf die Mathematik. Und sein Respekt begann, einem misstrauischen Widerstreben zu weichen. Da nun auch der Professor ungeduldig auf seinem Platze hin und her rückte und nicht wusste, wie er das lange Schweigen und die musternden Blicke deuten solle, lag zwischen den beiden Menschen schon in diesem Augenblicke die Atmosphäre eines Missverständnisses. »Nun wollen wir«, begann der Professor, »wollen Sie. Ich bin gerne bereit, Ihnen Auskunft zu erteilen.« Thales trug seine Einwendungen vor. Der Professor lächelte, hüstelte einstweilen, sagte, »Sie gestatten«, »Sie gestatten« und zündete sich eine Zigarette an. rauchte sie in hastigen Zügen. Das Papier läuft fett an und biegt sich jedes Mal knisternd ein. Er nimmt den Klemmer von der Nase, setzt ihn wieder auf, nickt mit dem Kopfe. Er ließ Törleß gar nicht zu Ende kommen. Es freut mich, ja, mein lieber Törleß, es freut mich wirklich sehr, unterbrach er ihn. Aber es ist gar nicht so leicht, Ihnen die gewünschte Aufklärung zu geben. Sie dürfen mich da nicht missverstehen. Sehen Sie, Sie sprachen von dem Eingreifen Transzendenter. Ja, transzendent nennt man das, Faktoren. Nun, mit dem Übersinnlichen, jenseits der strengen Grenzen des Verstandes liegenden, ist es eine ganz eigene Sache. Ich möchte durchaus vermeiden, gegen irgendjemanden zu polemisieren. Wissen Sie, ich gebe ja gerne zu, dass zum Beispiel diese imaginären, diese gar nicht wirklich existierenden Zahlwerte gar keine kleine Nuss für einen jungen Studenten sind. Sie müssen sich damit zufrieden geben, dass solche mathematische Begriffe eben rein mathematische Denknotwendigkeiten sind. Zum Glück fühlen es die wenigsten, wenn aber einer wie Sie heute nun wirklich kommt, so kann man nur sagen, lieber Freund, du musst einfach glauben. Wenn du einmal 10-mal so viel Mathematik können wirst als jetzt, so wirst du verstehen. Aber einstweilen, glauben. Törleß war von dem Schwall der Worte betäubt und verstand nicht gleich, dass er nun aufstehen solle. Auf einem kleinen Tischchen lag ein Renommierband Kant. Sehen Sie, dieses Buch, das ist Philosophie. Es enthält die Bestimmungsstücke unseres Handelns. Und wenn Sie dem auf den Grund fühlen könnten, so würden Sie auf lauter solche Denknotwendigkeiten stoßen, die eben alles bestimmen, ohne dass Sie selbst so ohne weiteres einzusehen wären. Es ist ganz ähnlich wie mit dem in der Mathematik. Und dennoch handeln wir fortwährend danach. Lassen Sie es doch jetzt noch mit Kant. Ich wollte Ihnen nur ein Beispiel geben, an das Sie sich später einmal erinnern können. Vorläufig dürfte es wohl noch zu schwer für Sie sein. Den ganzen Rest des Tages über befand sich Törleß in einem bewegten Zustande. Der Name Kants war ihm vom Hörensagen wohl bekannt und hatte für ihn den Kurswert, den er allgemein in der sich mit den Geisteswissenschaften nur von ferne befassenden Gesellschaft hat. Als letztes Wort der Philosophie. Zu Hause stehen diese Bücher in dem Schranke mit den grünen Scheiben in Papas Arbeitszimmer. Und ich weiß, dass dieser nie geöffnet wird. Außer um ihn einem Besuch zu zeigen. Es ist wie das Heiligtum einer Gottheit, der man nicht gerne naht und die man nur verehrt, weil man froh ist, dass man sich dank ihrer Existenz um gewisse Dinge nicht mehr zu kümmern braucht. Es wurde ein wundervoll genussreicher Nachmittag. Törleß holte aus seiner Lade alle seine poetischen Versuche hervor, die er dort verwahrt hatte. Er setzte sich mit ihnen zum Ofen. Ein Heft nach dem anderen blätterte er durch, dann zerriss er es ganz langsam in lauter kleine Stücke und warf diese einzeln, immer wieder die feine Rührung des Abschieds verkostend, ins Feuer. Er wollte damit alles Gepäck von früher hinter sich werfen, gleich, als gelte es jetzt von nichts beschwert, alle Aufmerksamkeit auf die Schritte zu richten, die nach vorwärts zu tun seien. Morgen werde ich alles sorgfältig revidieren und ich werde schon Klarheit gewinnen. Aber schon der nächste Tag brachte eine arge Enttäuschung. Törleß hatte sich nämlich am Morgen die Reklamausgabe des Immanuel Kant-Bandes gekauft, den er bei seinem Professor gesehen hatte, und benützte die erste Pause, um mit dem Lesen zu beginnen. Aber vor lauter Klammern und Fußnoten verstand er kein Wort, und wenn er gewissenhaft mit den Augen den Sätzen folgte, war ihm, als drehe eine alte, knöcherne Hand ihm das Gehirn in Schraubenwindungen aus dem Kopfe. Angst? Ekel? Er wusste nicht recht. In dieser Stimmung traf ihn Beineberg. Nun, Törleß, wie war es gestern beim Professor? Schläfst du denn? Er wird dir doch wohl irgendetwas geantwortet haben. Ach, verlegen war der nicht um die Antwort. Er hat gesagt, dass seinen Denknotwendigkeiten, die erst demjenigen klar werden, der sich bereits eingehender mit diesen Dingen befasst hat. Das ist ja der Schwindel. Er hat nämlich tausende Male auf diesen Grundlagen gerechnet und große Gebäude aufgeführt, die immer bis aufs Letzte stimmten. Er glaubt dann einfach an die Sache wie der Katholik an die Offenbarung. So arg, wie du es hinstellst, wird's wohl nicht sein. Aber die Vorstellung des Irrationalen, des Imaginären, der Linien, die parallel sind und sich im Unendlichen, also doch irgendwo schneiden, regt mich auf. Die Mathematik wird schon recht haben. Schließlich lehrt's doch auch der Erfolg. Aber was ist es mit meinem Kopfe und was mit all den anderen? Fühlen die das gar nicht? Wir zwei haben noch nie so ernst darüber gesprochen. Schließlich macht man über solche Dinge nicht gern viele Worte. Aber du kannst jetzt sehen, wie schwach die Ansicht ist, mit der sich die Leute über die Welt begnügen. Täuschung ist sie, Schwindel ist sie, Schwachköpfigkeit, Blutarmut. Thales hatte sich längst wieder zurückgelehnt. Denn ihr Verstand reicht gerade so weit, um ihre wissenschaftliche Erklärung aus dem Kopfe herauszudenken. Draußen erfriert sie aber. Verstehst du? Doch wozu erzähle ich dir solches? Du wirst doch immer halb bleiben. Ein wenig Sonderbares ausfindig machen, ein wenig den Kopf schütteln, ein wenig sich entsetzen, das liegt dir. Darüber traust du dich aber nicht hinaus. Übrigens ist das nicht mein Schaden. Der meine etwa? So sicher sind denn doch wohl auch deine Behauptungen nicht. Sie sind überhaupt das einzig Sichere. Du wirst es schon noch sehen, mein lieber Thörles. Ich möchte sogar wetten, dass du dich noch einmal ganz verflucht dafür interessieren wirst, was es damit für Bewandtnis hat. Beispielsweise, wenn es mit Basini so kommt, wie ich... Lass das bitte. Ich möchte das gerade jetzt nicht da hineinmengen. Oh, warum nicht? Ich will einfach nicht. Basini und dies sind für mich zweierlei. Und zweierlei pflege ich nicht, im selben Topf zu kochen. Beineberg verzog es bei dieser ungewohnten Entschiedenheit, ja Grobheit seines jüngeren Kameraden, vor Ärger den Mund. Aber Thörles fühlte, dass die bloße Nennung Basinis seine ganze Sicherheit untergraben hatte. Am Abend blieb Thörles in der Klasse. Beineberg und Reiting sind irgendwohin verschwunden. Wahrscheinlich in die Kammer am Dachboden. Basini sitzt vorne auf seinem Platze, den Kopf mit beiden Händen über ein Buch gestützt. Thörles hatte sich ein Heft gekauft und richtete sorgfältig Feder und Tinte zurecht. Dann schrieb er auf die erste Seite nach einigem Zögern De Natura Hominum. De Natura Hominum. Er glaubte, den lateinischen Titel dem philosophischen Gegenstande schuldig zu sein. Ich muss krank sein. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Oder was ist es sonst, dass mich Dinge befremden, die den anderen alltäglich erscheinen? Dass mich dieses Befremden quält? Dass mir dieses Befremden unzüchtige Gefühle erregt? Er wählte absichtlich dieses Wort voll biblischer Salbung, weil es ihn dunkler und voller dünkte. Welche Dinge sind es, die mich befremden? Die unscheinbarsten, meistens leblose Sachen. Was befremdet mich an ihnen? Ein Etwas, das ich nicht kenne. Ich empfinde sein Dasein. Es wirkt auf mich so, als ob es sprechen wollte. Die Welt ist für mich voll lautloser Stimmen. Ich bin daher ein Seher. Oder ein Halluzinierter? aber nicht nur das Leblose wirkt so auf mich. Beineberg und Reiting zum Beispiel. Sie haben ihre Kammer. Eine ganz gewöhnliche, verborgene Bodenkammer. Weil es ihnen Spaß macht, einen solchen Rückzugsort zu besitzen. Heute aber erscheinen sie mir manchmal, als hätte ich einen Traum und sie seien Figuren darin. Nicht ihre Worte, nicht ihre Handlungen allein, nein, alles an ihnen. Verbunden mit ihrer körperlichen Nähe wirkt mitunter so auf mich, wie es die leblosen Dinge tun. Und doch sehe ich, dass ihre Handlungen und ihre Worte sich noch immer genau nach denselben Formen aneinanderreihen. Das will mich unaufhörlich belehren, dass gar nichts Außerordentliches vorgehe, und ebenso unaufhörlich lehnt sich doch in mir etwas dagegen auf. Diese Veränderung begann, wenn ich mich genau erinnere, mit Basinis. Hier sah Turles unwillkürlich zu diesem hinüber. Basini saß noch immer über sein Buch gestützt und schien zu lernen. Wie ruhig und harmlos Basini vor mir sitzt. Durch gar nichts von den anderen rechts und links zu unterscheiden. Da wurden die Erniedrigungen in ihm lebendig, die Basini erlitten hatte. Er hatte das Gefühl, dass etwas in ihm wie ein toller Kreisel aus der zusammengeschnürten Brust zum Kopfe hinaufwirble. Das Gefühl seines Schwindels. Dazwischen hinein sprangen wie stiebende Farbenpunkte Gefühle, die er zu den verschiedenen Zeiten von Basini empfangen hatte. Diese Eindrücke waren unbeständig, wechselnd, von einem Bewusstsein ihrer Zufälligkeit begleitet. Nie konnte Turles sie festhalten. Turles saß also ganz still und starr, sah unaufhörlich zu Basini hinüber. Was ist das für eine besondere Eigenschaft, die ich besitze? Sind auch die Erwachsenen so? Ist die Welt so? Ist es ein allgemeines Gesetz, dass etwas in uns ist, das stärker, größer, schöner, leidenschaftlicher, dunkler ist als wir? Turles sah mit glänzenden Augen um sich. Noch immer waren die Lampen, die Wärme, das Licht, die emsigen Menschen da. Aber er kam sich unter all dem wie ein Auserwählter vor. Wie ein Heiliger, der himmlische Gesichter hat. Denn von der Intuition großer Künstler wusste er nichts. Daher beschloss er, so oft als möglich, immer und immer wieder die Situationen zu suchen, welche jenen für ihn so eigentümlichen Gehalt in sich trugen. Und besonders häufig ruhte sein Blick auf Basini, wenn dieser, sich unbeobachtet glaubend, harmlos unter den anderen sich bewegte. In den Nächten lag er dann ruhig und horchte zu Basini herüber. Sein geschändeter Körper atmet friedlich, wie die aller anderen. Er lag ruhig, wie ein Jäger auf dem Anstande, mit dem Gefühle, dass die also verwartete Zeit ihren Lohn schon noch bringen werde. Sowie aber der Gedanke an das Kantbuch auftauchte, nagte ein feinzahniger Zweifel an dieser Ruhe, eine Ahnung, dass er Unnützes tue, ein zögerndes Geständnis einer erlittenen Niederlage. Je nach der Lebhaftigkeit, mit der ihm einfiel, dass sein Unterfangen ihm vielleicht lächerlich erscheinen müsste, wenn er das alles wüsste, was Kant, was sein Professor, was alle die wissen, welche mit ihren Studien fertig sind. Je nach der Stärke dieser Erschütterung waren die sinnlichen Antriebe schwächer oder stärker, welche trotz der Stille des allgemeinen Schlafes seine Augen heiß und offen hielten. Wenn er dann nach Mitternacht endlich in unruhigem Schlummer lag, schien ihm einige Male, dass jemand aus der Gegend um Reitings oder Beinebergs Bett aufstand, seinen Mantel nahm und zu Basini hintrat. Dann verließen sie den Saal. Aber es konnte auch eine Einbildung gewesen sein.